diese Narren, wie sie brav im Staube knien. Maria Nostra Isis. So lässt sich nun mal leichter Geld aus ihren Taschen ziehen. Maria Nostra Isis. Sie dienen falschen Götzen und folgen blindlings jedem Kult, schamlos belogen und betrogen. Doch die heuchlerische Maske wird schon fallen, nur Geduld. Das Geheimnis des Orakels zu erfahren. Wir ernten weiter Geld und Macht, solange wir alles vor Entdeckung gut bewahren. Die Kunst der sprechenden Säulen, geheime Treppen im Innern der Gottheit geweiht. Auch du wirst bald die Stimme sein, die Isis Überzeugungskraft verleiht. Das ist Täuschung und Betrug. Welch harte Worte, mein Sohn, nenn es wie üblich Religion. Davon bekommt der Pöbel nie genug. Sie kommen her in festem Glauben und wollen doch betrogen sein. Wir liefern nur den schönen Schein, wozu die Illusionen rauben. Audi Prezes Nostras, Isis Fatum Nostrum Tibies. Wer doch ist, den Glauben nimmt er leider viel zu schwer. Er glaubt sich im Besitz der Wahrheit, dabei sind Kopf und Börse bei ihm doch gleich leer. Isis, Isis, Isis. Oh, ich schätze junges, heißes Blut, das sich in kontrollierte Bahnen lenken kann. Und seine schöne Schwester Ione ist bald so weit, dass sie mir ihre Liebe schenken kann.